Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit langen Stücken. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. We'll now sing an African folk. Das war die Ouvertüre einer Ginger Baker Solo-LP, die 1972 veröffentlicht wurde. Stratovarius heißt sie, und wie der Titel nahelegt, präsentiert die LP Ginger Baker in hoher Gesellschaft unterschiedlicher Ensembles. Das Eröffnungsstück und eine weitere Nummer der LP entstanden bei Aufnahmen in London, die Baker 1971 zusammen mit dem nigerianischen Afrobeat-Pionier Fela Kuti, dem englischen Bassisten und Gitarristen Bobby Tench und diversen Perkussionisten und Vokalisten machte. Fela Kuti sang und spielte E-Piano, Sandra Isidore ist die Gesangssolistin bei der Nummer. Sie ist auch die Sängerin in dem Fela-Klassiker Upside Down. Auf der LP-Hülle wird Sandra Isidore als Sandra Danielle identifiziert und geboren wurde sie tatsächlich als Sandra Smith in Los Angeles. Ende der 60er Jahre war sie unter anderem Tänzerin und Anhängerin der Black Panther-Bewegung. Sie hatte Fela Kuti bei einem Gig seiner Band in Los Angeles kennengelernt und wurde eine enge Vertraute von ihm. Fela Kutis Bekanntschaft mit Ginger Baker begann schon in den Zeiten, als Fela Kuti noch Trompete spielte, im Londoner Flamingo Club in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Ginger Bakers Ouvertüre zur zweiten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk trägt den Titel Arrivo. Auf der LP-Hülle wird das Stück als Co-Komposition von Baker und Kuti geführt. Die ein oder andere Internetquelle merkt indes an, das Stück gehe auf ein nigerianisches Traditional zurück. Ginger Baker integriert sich bei der Nummer wunderbar in das Auf und Ab des langen Groovebogens und ab und zu kann er auch solistisch brillieren. Stratovarius heißt die Solo-LP Ginger Bakers. Sie wurde 1998 als Teil der Baker-Kompilation Do What You Like wiederveröffentlicht. Musik von epischer Länge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Hier ist eine Komposition aus dem Jahr 1970. Als Komponist wird die komplette Band angegeben und die bestand damals aus immerhin 7 Musikern. We'll be right back. Das waren 8 Minuten als Song Wundertüte. Die ersten 4 Minuten halten sich im Wesentlichen an ein gängiges Songmuster. Die 3 benutzten Akkorde kommen in den meisten Bluesnummern vor, Auch die ersten Soli laufen innerhalb der Songstruktur ab, aber dann gibt es noch Gelegenheiten für Eskapaden mit Percussion über einen Funk-Groove, ein Schlagzeug-Solo inklusive Rückwärts-Sounds und eine Free-Jazz-Bläser-Episode, bevor die Songstruktur noch einmal aufgegriffen wird. Crabfoot heißt die Nummer, sie kommt vom zweiten und letzten Album, das die Chicagoer Band The Flock in Originalbesetzung einspielte. Dinosaur Swamps heißt das vielseitige Album von The Flock, veröffentlicht wurde es 1970. Bekanntestes Mitglied der Band war im Nachhinein der Geiger Jerry Goodman, der machte nach dem Ende von The Flock anno 71 Karriere bei John McLaughlins Mahavishnu Orchestra. Gegründet worden war The Flock schon 1965 von dem damals 17-jährigen Saxophonisten, Sänger und Komponisten Rick Kanoff. Gitarrist, Sänger und ein weiterer Komponist in der Band war Fred Glickstein, Geiger Jerry Goodman kam erst später hinzu. Die dreiköpfige Bläsergruppe bestand aus Kanoff, dem Trompeter Frank Poser und einem weiteren Komponisten, dem Saxophonisten Tom Webb. Bassist war Jerry Smith, Drummer Ron Karpman. Eine CD-Wiederveröffentlichung von Flock-Songs nennt Kanoff, Glickstein und Webb als Hauptkomponisten. Im Kleingedruckten wird jedoch die komplette Band als Urheber aller eigenen Songs angegeben, vermutlich, weil alle Bandmitglieder Ideen beigetragen haben und oder weil sich das Ensemble als basisdemokratisches Kollektiv empfand. Der Gründer der Band, Rick Kanoff, starb schon 1988 im Alter von 40 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Die CD-Wiederveröffentlichung aus dem Jahr 93 ist dem Andenken des Bandgründers gewidmet, ohne den, so heißt es hier, die Musik von The Flock nie entstanden wäre. In England entstand die nächste Musik. Ein kanadischer Trompeter hatte dort nach einem knappen Jahrzehnt Arbeit in den USA und einer Reise nach Indien für ein paar Jahre sein Zuhause. Im Jahr 72 erschien ein Album, in dem er und britische Kollegen einen wohlbekannten Beatles-Hit zelebrierten. Zu Beginn könnte man sich noch in einem musikalischen Intermezzo einer TV-Show Marke Kuhlenkampf oder Frankenfeld wähnen. just the start of it. Shake it till some good come through. Right through, oh yeah. Right through, oh yeah. Oh. Right through, oh yeah, yeah. Oh. Good God. 55 million and that's just the start of it. Shake it, shake it till some good come through. Right through, oh yeah. Right through, oh yeah. Oh. Right through, oh yeah, yeah. Oh. Ooh. Just the start of it. Das waren zwei Beiträge aus der Reihe Famous Last Chords. Die beiden Nummern mit den ausgiebig zelebrierten Schlussakkorden wurden in England aufgenommen, Anfang der 70er Jahre und Ende der 80er. Los ging's mit der Big Band des kanadischen Trompeters Maynard Ferguson. Hey Jude ist die Schlussnummer seines Albums MF Horns 2. Fergusons Londoner Big Band hatte eine fünfköpfige Trompetenabteilung. Es gab vier Posaunisten, fünf Spezialisten für Saxophone und Flöten und eine fünfköpfige Rhythmusgruppe mit einem Pianisten, Drummer und Bassisten sowie zwei Percussionspielern. MF Horns 2 von Maynard Ferguson wurde 1972 veröffentlicht. Ich kann mich deutlich daran erinnern, wie ich diese Version von Hey Jude damals aus dem kleinen Röhrenradio in unserer Küche das erste Mal hörte. Vermutlich im damaligen Popshop von SWF 3 oder in einer der Jazz-Sendungen von Südwestfunk 2. Das ekstatische, ausufernde Finale traf mich komplett unvorbereitet und dieser Was-ist-das-denn-Moment ist mir bis heute erhalten geblieben. Maynard Fergusons Version von Hey Jude landete damals auf der imaginären Liste von Platten, die irgendwann einmal unbedingt zu kaufen wären, aber erst vor ein, zwei Jahren fiel mir ein Vinyl-Wiederveröffentlichung von Mitte der 70er Jahre auf einem Flohmarkt in die Hände. Seit einiger Zeit gibt es auch eine CD-Version von MF Horn 2. Und wer will, kann sich via YouTube eine Live-Fassung von Maynard Ferguson und Co.'s Hey Jude anschauen. Aus einer etwas späteren Zeit, während des Finales, verlassen einige Bläser das Podium und spielen im Publikum weiter. Der zweite Beitrag aus der Reihe Famous Last Chords kam von der britischen Band The Hypnotics. Justice and Freedom heißt die Nummer, die zu hören war. Veröffentlicht wurde sie 1989 auf einer 12-Inch-EP gleichen Titels. Gegründet worden waren die Hypnotics zwei Jahre zuvor in der Stadt High Wycombe in Buckinghamshire, nicht allzu weit entfernt von London. Justice and Freedom wurde von der Original-Quartettbesetzung eingespielt. Ray Hansen war der Gitarrist, Will Pepper spielte Bass, Mark Thompson Drums. Sänger war James Jones und der ist heutzutage in der Jim Jones Revue noch immer recht ruppig. Ich hatte das Vergnügen, die Hypnotics hier in Köln in einem kleinen Club zu hören, im Rose Club, und der Déjà-vu-Effekt mit Gesten und Musik à la MC5 und Stooges Ende der 60er Jahre war mir Ende der 80er Jahre sehr willkommen und wie Sie merken heute auch noch. Hier ist Musik, die aus ganz anderen Gründen viel Zeit zur Entfaltung braucht. Even the Thank you. Das war ein Track vom dritten und bisher letzten Album von Joanna Newsom aus den USA. Letztes Jahr veröffentlichte sie das Triple-Album Have One on Me. Zu hören war daraus der dritte Song der dritten Platte, Autumn, zu Deutsch Herbst. Joanna Newsoms Lieder spannen oft weite Bögen, sowohl musikalisch wie inhaltlich. Auf ihrem zweiten und dritten Album dauern viele Songs länger als die sonst üblichen 3 bis 5 Minuten. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit langen Tracks gehen so langsam zu Ende. Gleich gibt es hier im Deutschlandfunk die 3-Uhr-Nachrichten, vorher aber noch die ersten Minuten einer ca. 60-minütigen Komposition von Markus Reuter. Sein gerade erschienenes Album Todd Morden 513 präsentiert eine algorithmische Komposition. Die Zahl 513 oder 513 bezieht sich auf die Anzahl von Mehrklängen, die dem achteiligen Stück zugrunde liegen. Instrumentiert wurde die Komposition mit Streichquartett, Gitarren, Orgel, Synthesizer und Glockenspiel. Herausgekommen ist aber ein Stück, dessen langsame, graduelle Veränderungen den Eindruck eines atmenden Organismus hinterlassen, einer wohltuenden Präsenz im Raum, wie manche Stücke von Morten Feldman. Markus Reuters Album Todd Morden 513 ist gerade erschienen und hiermit wärmstens empfohlen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Michael Frank, und hier ist der Anfang von Markus Reuters Todd Morden 513. Thank you.